Als die Ents einen großen Teil des Südwalds in Schutt gelegt hatten und der Rest seiner Leute davongerannt war und ihn im Stich gelassen hatte, flüchtete Saruman Hals über Kopf. Anfangs, als wir kamen, scheint er am Tor gewesen zu sein, vermutlich weil er sein stolzes Heer abmarschieren sehen wollte. Als die Ents sich den Weg nach innen gebahnt hatten, wollte er schleunigst verschwinden. Sie haben ihn nicht gleich erkannt. Aber der Nachthimmel hatte sich aufgeklärt, und bei hellem Sternenlicht können die Ents gut genug sehen. Und plötzlich hat Flinkbaum geschrien: »Der Baummörder! Der Baummörder!« Flinkbaum ist ein herzensguter Kerl, aber darum hasst er Saruman nur umso mehr. Sein Volk hat unter den Äxten der Orks schwer zu leiden gehabt. Er rannte los, den Weg von der Innentür entlang, und er kann rasen wie ein Orkan, wenn er in Wut ist. Vor ihm lief eine helle Gestalt, die durch die Schatten der Säulen huschte und fast schon die Treppe vor der Turmtür erreicht hatte. Aber es wurde knapp. Flinkbaum war so scharf hinter ihm, dass nur ein, zwei Schritte fehlten und Saruman wäre erwischt und erwürgt worden, bevor er durch die Tür entschlüpfen konnte. Gerettet hatte, dauerte es nicht lange, bis er einige von seinen heißgeliebten Maschinen in Gang brachte. Inzwischen waren viele Ents im Innern des Ringwalls, einige waren Flinkbaum gefolgt und andere waren von Norden und Osten her durchgebrochen. Sie streiften nun herum und schlugen kurz und klein, was ihnen nicht gefiel. Plötzlich stiegen Feuer und üble Dämpfe aus den Schloten und Schächten auf der ganzen Ebene. Mehrere Ents erlitten Verbrühungen und Brandwunden. Einer, ich glaube, er hieß Buchenbein, ein sehr großer und ansehnlicher Bursche, geriet in einen Strahl flüssigen Feuers und brannte lichterloh. Ein furchtbarer Anblick. Das trieb sie zur Raserei. Ich hatte gedacht, aufgerüttelt seien sie vorher schon gewesen, aber da hatte ich mich geirrt. Jetzt ging es erst richtig los. Sie röhrten, dröhnten, posaunten, bis die Steine von dem Krach allein zu knacken und herunterzufallen anfingen. Mary und ich lagen am Boden und drückten uns die Mäntel an die Ohren. Überall um den Orfangturm tobten und trampelten die Ents und johlten wie ein Orkan, zertrümmerten Säulen, schmissen Lawinen von Felsbrocken in die Schächte hinunter und schleuderten große Steinplatten in die Luft wie Bauklötzchen. Rings um den Turm brauste ein Wirbelwind. Ich sah eiserne Pfosten und Brocken von Mauerwerk hunderte Fuß hoch fliegen und gegen die Fenster des Orfang krachen. Aber Baumbart behielt einen klaren Kopf. Zum Glück hatte er keine Verbrennungen abbekommen. Er wollte nicht, dass seine Leute sich in ihrer Wut selbst verletzten, und er wollte nicht, dass Saruman in dem Durcheinander durch irgendein Loch entschlüpfte. Viele Ents warfen sich gegen den Orthankfelsen, aber gegen den konnten sie nichts ausrichten. Er ist sehr glatt und aus einem sehr harten Gestein. Vielleicht steckt irgendein Zauber darin, älter und stärker als alles, wozu Saruman fähig ist. Jedenfalls fanden sie nirgendwo einen Angriffspunkt und konnten keinen Spalt aufreißen. Stattdessen holten sie sich Prellungen und Schürfwunden. Also trat Baumbart in den Ring hinaus und brüllte. Mit seiner gewaltigen Stimme übertönte er den Lärm. Ganz plötzlich wurde es totenstill. Und dann hörten wir ein schrilles Lachen von einem Fenster hoch oben im Turm. Das hatte eine sonderbare Wirkung auf die Ents. Bisher waren sie am Überkochen gewesen, nun wurden sie stumm, hart und eisig. Sie verließen den Ring und sammelten sich draußen um Baumbart. Sie standen ganz still. Er sprach zu ihnen eine Weile in ihrer Sprache. Ich glaube, er hat ihnen einen Plan erklärt, den er schon lange in seinem alten Schädel herumgewälzt hatte. Dann gingen sie schweigend auseinander und verschwanden im trüben Licht. Inzwischen graute der Tag herauf. Ich glaube, sie haben um den Turm eine Wache aufgestellt, aber die Posten waren so gut im Schatten versteckt und verhielten sich so still, dass ich sie nicht sehen konnte. Die anderen gingen nach Norden. Den ganzen Tag waren sie dort an der Arbeit, aber wir konnten nichts sehen. Die meiste Zeit überblieben wir allein. Es war ein trüber Tag. Wir liefen ein bisschen herum, hielten uns dabei aber so gut es ging außer Sicht der Fenster von Orthanc. Die starrten uns so drohend an. Einen Großteil der Zeit verbrachten wir mit der Suche nach etwas Essbarem, und oft setzten wir uns auch hin und redeten darüber, was wohl im Süden in Rohan los war und was aus unseren Gefährten geworden sein könnte. Ab und zu hörten wir von weitem Gepolter von herabstürzenden Steinen und ein Hämmern und Pochen, das von den Bergen widerhallte. Am Nachmittag gingen wir um den Ringwall, um zu sehen, was passierte. Ein großer, schattenhafter Wald von Huorns stand am oberen Ende des Tals und ein zweiter am Nordwall. Wir trauten uns nicht hinein, aber von drinnen kamen Geräusche, wie wenn Sachen zerbrochen und zerrissen würden. Die Ents und Huorns hoben Gräben und tiefe Gruben aus. Sie bauten Dämme und legten Teiche an, die alles Wasser des Isen und alle anderen Bäche und Quellen aufnahmen, die sie fanden. Sie waren noch an der Arbeit, als wir vorbeikamen, wieder zum Tor. Er summte und brummte vor sich hin und schien sehr zufrieden zu sein. Er stand da, streckte seine langen Arme und Beine und holte tief Luft. Ich fragte ihn, ob er müde sei. »Müde«, sagte er, »müde, nun müde, nicht aber steif. Was mir fehlt, ist ein tüchtiger Schluck Enttrunk. Wir haben schwer gearbeitet, mehr Steine gebrochen und mehr Boden zernagt als in vielen langen Jahren zuvor. Aber nun sind wir beinahe fertig. Wenn es Nacht wird, haltet euch nicht beim Tor oder in dem alten Tunnel auf. Es könnte Wasser durchkommen. Und für eine Weile wird es unreines Wasser sein, bis Sarumans Dreck fortgespült ist. Dann kann der Isen wieder unbesudelt fließen.« Er fing an, noch ein Stück vom Wall niederzureißen, ganz gemächlich, und nur, weil es ihm Spaß machte. Wir überlegten gerade, wo wir uns gefahrlos schlafen legen könnten, als das geschah, was wir am wenigsten erwartet hatten. Wir hörten einen Reiter schnell die Straße heraufkommen. Mary und ich lagen still, und Baumbart versteckte sich in den Schatten unter dem Torbogen. Ein großes, silbern schimmerndes Pferd kam herangeschossen. Es war schon dunkel, aber ich konnte das Gesicht des Reiters deutlich sehen. Es schien zu leuchten, und alle seine Kleider waren weiß. Ich setzte mich auf und konnte nur noch glotzen, mit offenem Mund. Ich wollte rufen, konnte aber nicht. Es war auch nicht nötig. Er hielt neben uns an und blickte zu uns herunter. »Gandalf«, bekam ich endlich heraus. Aber zu mehr als zu einem Flüstern reichte es nicht. »Und er...« »Denkt ihr, er hätte etwas gesagt wie, »Hallo, Pippi, nette Überraschung, du auch hier, von wegen?« Gesagt hatte, »Steh schon auf, du Trottel von einem Tuck! Wo bei allen blauen Wundern ist Baumbart? Schnell, ich muss ihn sprechen!« Baumbart hörte seine Stimme und kam gleich aus den Schatten hervor, und dann gab es eine seltsame Begrüßung. Mich überraschte, dass keiner von den beiden im Mindesten überrascht zu sein schien. Gandalf hatte offenbar erwartet, Baumbart hier vorzufinden. Und Baumbart hatte vielleicht absichtlich so lange am Tor herumgetrödelt, weil er ihn erwartete. Dabei hatten wir dem alten Ent doch alles erzählt, was in Moria geschehen war. Aber später erinnerte ich mich, wie komisch er uns da angeguckt hatte. Ich kann nur vermuten, dass er Gandalf gesehen oder irgendeine Nachricht von ihm bekommen hatte, es aber voreilig fand, etwas davon zu sagen. »Nicht so hastig«, ist seine Devise. Aber was Gandalf gerade tut, wenn er nicht da ist, darüber kann niemand viel sagen, nicht mal die Elben. »Hom, Gandalf«, hat Baumbart gesagt, »bin ich froh, dass du da bist. Mit Wald und Wasser komme ich allein zurecht und mit Stock und Stein auch, aber jetzt habe ich hier einen Zauberer zu betreuen.« »Baumbart«, hat Gandalf gesagt, »du musst mir helfen. Du hast schon einiges geleistet, aber es genügt noch nicht. Ich habe ungefähr 10.000 Orks zu betreuen.« Dann gingen die beiden fort und verhandelten weiter in irgendeinem stillen Winkel. Es muß Baumbart alles sehr hastig vorgekommen sein, denn Gandalf hatte es furchtbar eilig, und er redete schon mit Höchstgeschwindigkeit, bevor sie noch außer Hörweite waren. Sie blieben nur ein paar Minuten fort, vielleicht eine Viertelstunde. Dann kam Gandalf wieder zu uns, und nun schien er sehr erleichtert, fast gut gelaunt zu sein. Jetzt erst sagte er, dass er sich freute, uns zu sehen. »Aber Gandalf«, rief ich aus, »wo bist du denn gewesen? Und hast du die anderen gesehen?« »Von da, wo ich gewesen bin, bin ich zurück«, hat er gesagt. »Echt, Gandalf?« »Ja, von den anderen habe ich einige gesehen, aber auf Neuigkeiten müsst ihr noch ein Weilchen warten. Dies ist eine gefährliche Nacht, und ich muss schnell weiter. Aber am Morgen sieht alles vielleicht freundlicher aus, und dann treffen wir uns bald wieder. Passt gut auf euch auf und geht mir nicht zu nah an den Orthanc. Wiedersehen.« Als Gandalf fort war, schaute Baumbart sehr nachdenklich drein. Er hatte offenbar in kurzer Zeit sehr viel erfahren, das er nun erst verarbeiten musste. Er sah uns an und sagte, »Hm, ja, so hastig, wie ich dachte, seid ihr gar nicht. Ihr habt viel weniger gesagt, als möglich gewesen wäre, und nicht mehr, als nötig war. Hm, wenn das keine Neuigkeiten sind. Hm, da habe ich ja noch allerhand zu tun.« Bevor er fortging, bekamen wir noch ein paar Neuigkeiten aus ihm heraus. Und die waren nicht gerade aufmunternd. »Für den Augenblick haben wir mehr an euch drei gedacht, als an Frodo und Sam oder den armen Boromir, denn uns wurde klar, dass es eine große Schlacht gab oder bald geben würde und dass ihr mittendrin stecktet und vielleicht nicht wieder rauskommen würdet.« »Die Hurons werden helfen«, sagte Baumbart. Dann ging er, und wir haben ihn bis heute Vormittag nicht wiedergesehen. Es war tief in der Nacht. Wir lagen auf einem Haufen Steine und konnten ringsum kaum etwas erkennen. Nebel oder Schatten hüllten alles ein wie eine große Decke. Die Luft war heiß und drückend, erfüllt von Knistern und Knarren und einem Gebrumm von Stimmen, wie wenn viele Leute vorübergingen. Ich glaube, noch einige hundert Hurons müssen sich auf den Weg gemacht haben, um die Schlacht nicht zu versäumen. Später hörten wir mächtige Donnerschläge von Süden, und Blitze leuchteten weit über Rohan. Ab und zu sahen wir Berggipfel, wie sie viele Meilen weit entfernt plötzlich schwarz-weiß in den Himmel stachen, und gleich darauf waren sie wieder verschwunden. Auch hinter uns hörten wir es poltern, wie Donner im Gebirge, aber anders. Manchmal hallte das ganze Tal davon wieder. Es muss um Mitternacht gewesen sein, als die Ents die Dämme brachen und alles aufgestaute Wasser durch eine Lücke im Nordwall in den Ring von Isengard hineinströmen ließen. Die Huron-Dunkelheit und auch der Donner hatten sich verzogen. Hinter den Bergen im Westen ging eben der Mond unter. Isengard begann sich mit schwarzen, umherkriechenden Bächen und Tümpeln zu füllen. Sie glitzerten noch im letzten Mondschein, während sie sich über die Ebene ausbreiteten. Ab und zu fand das Wasser durch einen Schacht oder ein Abzugsloch den Weg nach unten. Zischend kamen mächtige weiße Dampfwolken hoch. Rauchschwaden stiegen auf. Es gab Explosionen und Stichflammen. Eine große Qualmschleife ringelte sich um den Auffangturm immer höher hinauf, bis sie wie ein Wolkengipfel aussah, oben vom Mond und unten vom Feuer beschienen. Und immer noch mehr Wasser strömte herein, dass Isengard schließlich den Anblick einer riesigen, flachen Soßenpfanne bot, in der es dampfte und brodelte. »Wir haben letzte Nacht eine Rauch- und Dampfwolke von Süden gesehen, als wir zur Einmündung ins Nankuronir kamen«, sagte Aragorn. »Da befürchteten wir, dass Saruman irgendeine neue Teufelei gegen uns auskochte.« »Der nicht«, sagte Pippin. »Er war vermutlich am Ersticken und hatte nicht mehr viel zu lachen. Gegen Morgen, gestern Morgen, war das Wasser in alle Löcher hinabgedrungen und über dem Tal lag dichter Nebel. Wir sind in den Wachraum da drüben geflüchtet und hatten gehörig Angst. Der See begann überzulaufen. Durch den alten Tunnel floss Wasser nach draußen und stieg rasch die Stufen herauf. Wir dachten schon, wir säßen wie Orks in diesem Loch in der Falle, aber dann fanden wir hinter dem Lagerraum eine Wendeltreppe, die auf den Torbogen führte. Wir sind mit knapper Not hinausgekommen, weil die Gänge beschädigt und kurz vor der oberen Plattform von Steintrümmern halb versperrt waren. Endlich saßen wir oben, hoch über den Fluten, und schauten zu, wie Isengard ertrank. Die Ents leiteten immer mehr Wasser herein, bis alle Feuer gelöscht und alle Keller vollgelaufen waren. Die Nebel zogen sich langsam zusammen und wallten auf zu einer riesigen Wolkenglocke. Sie muss eine Meile hoch gewesen sein. Am Abend stand ein großer Regenbogen über den Bergen im Osten. Und dann verschwand der Sonnenuntergang hinter einem dichten Sprühregen, der auf die Berghänge fiel. Es wurde ganz still. Nur in der Ferne heulten traurig noch ein paar Wölfe. In der Nacht unterbrachen die Ents den Zufluss und lenkten den Isen wieder in sein altes Bett. Und damit war alles vorüber. Seitdem fällt das Wasser wieder. Ich nehme an, die Keller werden irgendwelche Abflüsse haben. Wenn Saruman aus einem Fenster schaut, hat er eine schöne Bescherung vor Augen. Wir kamen uns sehr verlassen vor. Nicht ein Ent, mit dem wir hätten reden können, war zwischen all den Trümmern zu sehen, und niemand brachte uns Nachrichten. Über Nacht blieben wir auf dem Torbogen, da war es kalt und feucht, und wir fanden keinen Schlaf. Es war uns, als könnte jeden Augenblick etwas geschehen. Saruman ist immer noch in seinem Turm. Wir hörten ein Geräusch, wie wenn ein Wind das Tal heraufbliese. Ich glaube, das waren die Ents und Huhorns, die fortgegangen waren und nun zurückkamen. Aber wo sie jetzt sind, weiß ich nicht. Es war ein feuchter, nebliger Morgen, als wir runterkletterten und uns wieder umschauten. Niemand war zu sehen. Und das ist so ungefähr alles, was es zu erzählen gibt. Nach all dem Aufruhr scheint es hier jetzt fast friedlich zu sein. Und irgendwie sicherer fühlt man sich auch, seit Gandalf wieder da ist. Jetzt könnte ich schlafen. Eine Weile. Gimli stopfte seine Pfeife neu. »Eins wüsste ich gern noch«, sagte er, als er sie mit Zunder und Feuerstein anzündete. »Was ist mit Schlangenzunge? Zu Theoden habt ihr gesagt, er ist bei Saruman. Wie ist er da hingekommen?« »Ach ja, den habe ich vergessen«, sagte Pippin. »Er ist heute Morgen erst angekommen. Wir hatten gerade Feuer gemacht und ein bisschen gefrühstückt, da ist Baumbart wieder aufgetaucht. Wir hörten ihn draußen brummen, und er rief nach uns. »Ich komme nur, um zu sehen, wie es euch geht, Kinder«, hat er gesagt. »Und hier habt ihr ein paar Neuigkeiten. Die Huons sind zurück. Alles ist gut gegangen, sehr gut sogar. Und wie?« Er lachte und schlug sich auf die Schenkel. »Isengard hat keine Orks mehr und keine Äxte. Und bevor der Tag alt wird, kommen Leute von Süden herauf, darunter einige, die ihr gern wiedersehen werdet.« Kaum hatte er das gesagt, da hörten wir auch schon Hufschläge auf der Straße. Wir rannten vors Tor hinaus und guckten, und ich erwartete schon fast, dass nun Gandalf und Streicher an der Spitze eines Heeres angeritten kämen. Aber aus dem Nebel heraus kam ein Mann auf einem müden alten Gaul. Und der Mann selbst sah irgendwie schief und verrenkt aus. Niemand folgte ihm. Als er nah genug war, um zu sehen, wie alles vor ihm in Trümmern lag, hielt er an und glotzte und wurde fast grün im Gesicht. Er war so verblüfft, dass er uns zuerst gar nicht zu bemerken schien. Als er uns dann doch sah, schrie er auf, riss sein Pferd herum und wollte sich davonmachen, aber Baumbart war mit drei Schritten bei ihm, streckte seinen langen Arm aus und hob ihn aus dem Sattel. Das Pferd ging durch vor Schreck, und der Mann wand sich am Boden. Er sagte, er sei Grimar, der Freund und Ratgeber des Königs, ausgesandt mit wichtigen Botschaften Theodens an Saruman. Niemand getraute sich, durchs offene Land zu reiten, wo es von Orkgesindel nur so wimmelt, hat er gesagt. Darum wurde ich geschickt. Und nach diesem gefährlichen Ritt bin ich nun müde und hungrig. Ich musste einen weiten Umweg nach Norden machen, um den Wölfen, die mich verfolgten, zu entkommen. Ich bemerkte die schrägen Blicke, mit denen er zu Baumbart aufsah, und sagte mir, »Du Lügner!« Baumbart hat ihn mehrere Minuten lang auf seine bedächtige Art angeschaut, und der elende Kerl schien sich in den Boden verkriechen zu wollen. Dann sagte Baumbart, »Ha, ich hab dich schon erwartet, Herr Schlangenzunge!« Der Mann zuckte zusammen, als er den Namen hörte. »Gandalf war vor dir da, darum weiß ich über dich schon alles, was ich wissen muss, und ich weiß auch, was ich mit dir anfange.« »Steck doch alle Ratten in einen Käfig«, hat Gandalf gesagt, »und das werd ich tun. Der Herr von Isengard bin jetzt ich, aber Saruman sitzt eingesperrt in seinem Turm, und da kannst du nun hingehen und ihm so viele Botschaften überbringen, wie du dir nur ausdenken kannst.« lass mich gehen«, sagte Schlangenzunge, »ich kenne den Weg.« »Du kanntest den Weg, das will ich glauben«, sagte Baumbart, »aber hier hat sich alles ein wenig verändert. Geh und schau es dir an.« Er ließ den Kerl gehen, und der hinkte los durch den Torbogen, bis er im Innern des Ringwalls war und auf die Wasserfläche zwischen ihm und dem Aushang hinausblickte. Da drehte er sich zu uns um. »Lasst mich fort von hier«, winselte er, »lasst mich fort. Meine Botschaften sind nun sinnlos.« »Freilich«, sagte Baumbart, »aber dir steht nur zweierlei zur Wahl. Entweder bleibst du bei mir, bis Gandalf und dein König eintreffen, oder du durchquerst das Wasser. Was ist dir lieber?« Der Mann bebte bei der Erwähnung des Königs und setzte einen Fuß ins Wasser, zog ihn aber wieder zurück. »Ich kann nicht schwimmen«, sagte er. »Das Wasser ist nicht tief«, sagte Baumbart, »nur schmutzig. Aber das macht dir doch nichts aus, Herr Schlangenzunge. Hinein mit dir!« Also patschte der arme Halunke los. Bevor er außer Sicht war, reichte ihm das Wasser schon fast bis zum Halse. Zuletzt sah ich ihn sich an einem alten Fass oder Holzstück festhalten, aber Baumbart wartete hinterdrein und behielt ihn im Auge. »So, er ist drin«, sagte er, als er zurückkam. »Ich hab ihn die Stufen raufkrabbeln sehen, wie eine Ratte nach dem Schlammbad. Im Turm ist noch jemand. Eine Hand wurde herausgestreckt und zog ihn hinein. Also, da hätten wir ihn nun. Hoffentlich ist der Empfang dort nach seinem Geschmack. Nun gehe ich mir erst mal den Schmutz abwaschen. Wenn mich jemand sehen will, ich bin oben an der Nordseite. Hier unten gibt es kein reines Trink- oder Badewasser für einen Ent. Darum bitte ich euch beide, hier am Tor auf die Leute zu warten, die kommen werden. Stellt euch vor, der Herr der Wiesen von Rohan, den müsst ihr so freundlich begrüßen, wie ihr könnt. Seine Männer haben den Orks eine große Schlacht geliefert. Vielleicht wisst ihr ja besser als wir Ents, wie man so einen Herrn auf Menschenart richtig anredet. Zu meinen Lebzeiten haben schon viele Könige über die grünen Wiesen geherrscht, aber ich habe nie ihre Sprache erlernt oder ihre Namen erfahren. Sie werden Menschenfutter brauchen, und darüber denke ich mir, seid ihr ja voll im Bilde. Also sucht etwas zusammen, wovon ihr meint, dass man es einem König als Futter anbieten kann. Und damit wäre die Geschichte zu Ende. Aber nun wüsste ich gern, wer dieser Schlangenzunge ist. War er wirklich Ratgeber des Königs? War er, sagte Aragorn. Und außerdem Sarumans Spion und Gewährsmann in Rohan. Das Schicksal hat ihm nicht freundlicher mitgespielt, als er es verdient. Der Anblick der Trümmer, alles dessen, was er für stark und prächtig hielt, wäre allein schon Strafe genug. Aber ich fürchte, ihm steht noch schlimmer. Auch nicht, dass Baumbart ihn aus lauter Freundlichkeit in den Orthanc geschickt hat, sagte Merry. Anscheinend hat ihm die Sache ein grimmiges Vergnügen bereitet. Er hat so in sich hineingegrinst, als er zum Baden und Trinken fortging. Danach hatten wir eine Weile viel zu tun, haben das Treibgut durchsucht und überall herumgestöbert. An verschiedenen Stellen hier in der Nähe fanden wir einige Lagerräume, die über dem Wasserspiegel geblieben waren. Aber Baumbart hat ein paar Ents heruntergeschickt und die haben das meiste von dem Zeug weggetragen. Sie sagten, sie brauchten Menschenfutter für 25 Mann. Woran ihr sehen könnt, dass jemand euren Trupp genau gezählt hat, bevor ihr ankamt. Ihr drei solltet wohl mit den Großen gehen. Aber dabei wäret ihr nicht besser weggekommen. Was wir zurückbehalten haben, ist mindestens so gut wie das Weggegebene, könnt ihr mir glauben. Sogar besser. Denn Getränke haben sie nicht mitgenommen. Und zu trinken, habe ich zu den Ents gesagt, wir haben Isenwasser, haben sie gesagt, und das ist gut genug für Ents und für Menschen. Aber ich hoffe, sie haben schon Zeit gefunden, sich aus den Bergquellen einige ihrer Wurzeltränke zu brauen. Und dann werden wir sehen, wie sich Gandalf der Bart kräuselt, wenn er zurückkommt. Als die Ents fort waren, fühlten wir uns müd und hungrig, aber wir konnten nicht klagen. Unsere Mühe hatte sich gelohnt. Bei der Suche nach dem Menschenfutter entdeckte Pippin in all dem Treibgut das Kleinod, die Hornbläserfässchen. Pfeifenkraut schmeckt besser nach dem Essen, hat Pippin gesagt. Und darum mussten wir vorher schon ein wenig zulangen. Was wir nun alles voll und ganz verstehen, sagte Gimli. Alles, bis auf eins, sagte Aragorn. Kraut aus dem Südviertel in Isengard. Je mehr ich darüber nachdenke, desto sonderbarer kommt mir das vor. In Isengard bin ich zwar noch nie gewesen, aber ich bin viel in dieser Gegend herumgekommen und kenne die unbewohnten Landstriche zwischen Rohan und dem Auenland. Über viele Jahre sind hier weder Waren noch Reisende durchgekommen, jedenfalls nicht offen. Saruman, denke ich mir, hat mit irgendwem im Auenland heimlich Geschäfte gemacht. Leute wie Schlangenzunge sind vielleicht nicht nur in König Theodens Haus zu finden. Stand das Erntejahr auf den Fässchen? Ja, sagte Pippin. Es war die Ernte von 1417, also vom letzten Jahr. Nein, inzwischen natürlich vom vorletzten. Ein guter Jahrgang. Na, was immer da ausgeheckt wurde, ist nun hoffentlich vorüber. Oder aber es liegt für uns im Moment außer Reichweite, sagte Aragorn. Ich glaube aber, ich werde Gandalf etwas davon sagen, auch wenn es bei all seinen großen Plänen wie eine Nebensache aussehen mag. Was er nur treibt, sagte Merry. Der Nachmittag wird schon kürzer. Gehen wir uns umschauen. Jedenfalls kannst du Isengard jetzt betreten, Streicher, wenn du willst. Aber es ist kein sehr erfreulicher Anblick. Sarumans Stimme. Sie durchschritten den zertrümmerten Tunnel, stiegen auf einen Haufen Steine und blickten zum dunklen Orthanc-Felsen mit seinen vielen Fenstern hinüber, der noch immer drohend inmitten der verwüsteten Ebene stand. Fast alles Wasser war nun wieder abgeflossen, hier und da blieb noch eine trübe Pfütze voller Schmutz und Gerümpel, doch zum größten Teil lag der weite Kreis wieder trocken. Eine Wüste von Schlamm und herabgestürzten Felsblöcken, durchbrochen von geschwärzten Löchern und Gruben und gesprenkelt mit Pfosten und Säulen, die sich wie Betrunkene in alle Richtungen neigten. Am Rande der zerschlagenen Schüssel bildeten die Überreste des Walls große Hügel und Haufen, und dahinter zog sich das struppig grüne Tal in die lange Schlucht zwischen den dunklen Bergketten hinauf. Über die Schlammwüste hinweg sahen sie Reiter, die sich vorsichtig einen Weg bahnten. Sie kamen von der Nordseite und näherten sich schon dem Orthanc. »Da sind Gandalf und Theoden und seine Reiter«, sagte Legolas. »Gehen wir ihnen entgegen.« »Vorsicht«, sagte Merry, »manche Steinplatten sind lose. Sie können hochkippen und dich in eine Grube schleudern, wenn ihr nicht aufpasst.« Sie hielten sich auf der Straße vom Tor zum Orthanc, soweit sie noch zu erkennen war, und gingen langsam, denn die Steinplatten waren gesprungen und glitschig. Als die Reiter sie kommen sahen, hielten sie im Schatten des Felsens und warteten auf sie. Gandalf kam ihnen entgegengeritten. »So, Baumbart und ich haben interessante Dinge erörtert und ein paar Pläne gemacht«, sagte er, »und ein bisschen ausruhen konnten wir uns auch, was wir alle bitter nötig hatten. Jetzt müssen wir weiter. Ich hoffe, auch ihr habt euch erholt und gestärkt.« »Haben wir«, sagte Merry, »aber unsere interessanten Erörterungen begannen und endeten mit Rauch. Trotzdem sind wir auf Saruman nun nicht mehr so schlecht zu sprechen wie zuvor.« »Wirklich«, sagte Gandalf, »na, das kann ich von mir nicht sagen. Eine Sache habe ich jetzt noch zu erledigen, bevor ich aufbreche. Ich muss Saruman einen Abschiedsbesuch machen. Gefährlich und wahrscheinlich sinnlos, aber es muss sein. Wer will, kann mitkommen. Aber Vorsicht!« »Und bitte keine dummen Späße, dazu ist jetzt nicht der Augenblick.« »Ich komme mit«, sagte Gimli, »schon um festzustellen, ob er dir wirklich so ähnlich sieht.« »Und wie willst du das feststellen, Herr Zwerg?«, sagte Gandalf. »Saruman kann selbstverständlich in deinen Augen wie ich aussehen, wenn ihm das in den Kram passt. Und bist du denn gescheit genug, alle seine Vorspiegelungen zu durchschauen?« Vielleicht wird er sich scheuen, sich vor so vielen Augen zugleich zu zeigen. Aber ich habe die Ents gebeten, sich außer Sicht zu halten, darum können wir ihn vielleicht doch bewegen, hervorzukommen. »Worin besteht die Gefahr?«, fragte Pippin. »Wird er auf uns schießen? Oder Feuer aus den Fenstern schütten? Oder könnte er uns aus dieser Entfernung behexen?« »Letzteres wäre am wahrscheinlichsten, wenn man leichtsinnigerweise bis an seine Tür geritten käme«, sagte Gandalf. »Aber man kann nicht wissen, wozu er imstande wäre oder was er versuchen könnte. Einem in die Enge getriebenen wilden Tier nähert man sich nie ohne Gefahr. Und Saruman hat Kräfte, von denen ihr nichts ahnt. Hütet euch vor seiner Stimme.« Sie kamen an den Fuß des Orthanc-Felsens. Er war schwarz und das Gestein schimmerte, als wäre es feucht. Die vielen Seitenflächen hatten scharfe Kanten, wie frisch herausgemeißelt, ein paar Kratzer in Bodennähe und kleine, flockenartige Splitter waren die einzigen Spuren, die die Raserei der Ents daran hinterlassen hatte. Auf der Ostseite, im Winkel zwischen zwei Strebepfeilern hoch über dem Boden, war eine große Tür, darüber ein Fenster mit geschlossenen Läden, das auf einen Balkon mit eisernen Geländerstangen hinausging. Zur Tür hinauf führte eine Treppe von 27 breiten Stufen, die mit einer unbekannten Kunst in denselben schwarzen Stein gehauen waren. Dies war der einzige Eingang in den Turm. Doch in die Wände waren viele schmale, hohe Fenster mit tiefen Laibungen eingelassen. Von weit oben spähten sie wie kleine Augen von den steilen Felshörnern herab. Am Fuß der Treppe saßen Gandalf und der König ab. »Ich gehe hinauf«, sagte Gandalf, »ich war schon einmal hier und kenne die Gefahr.« »Und ich gehe auch hinauf«, sagte der König, »ich bin ein alter Mann und keine Gefahr kann mich mehr schrecken. Ich will mit dem Feind sprechen, der mir so viel zu Leid getan hat. Eomer soll mir zur Seite gehen, damit meine alten Füße nicht straucheln.« »Wie ihr wollt«, sagte Gandalf, »mich soll Aragorn begleiten. Lasst die anderen am Fuß der Treppe warten. Dort werden sie genug sehen und hören, wenn es etwas zu sehen oder zu hören gibt.« »Nein«, sagte Gimli, »Legolas und ich wollen aus der Nähe zusehen. Wir sind hier die einzigen Vertreter unserer Arten. Wir kommen mit.« »Dann kommt«, sagte Gandalf und stieg neben Theoden die Stufen hinauf. Saßen die Reiter von Rohan unruhig auf ihren Pferden und blickten finster an dem hohen Turm empor, voller Befürchtungen, was ihrem König zustoßen könnte. Merry und Pippin saßen auf der untersten Stufe, sie kamen sich überflüssig vor, und zugleich fühlten sie sich alles andere als sicher. »Eine halbe Meile Schlamm, von hier bis zum Tor«, brummte Pippin. »Wenn ich mich